Chris. Hallo Ricky. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Chris, heute haben wir uns ja eingefunden zum UFC-Gucken. Wir wollen schnell keine Zeit verlieren. Nein. Und drücken bei 3, 2, 1 auf Play und erklären dann alles Weitere. Okay. 3, 2, 1, Play. Hoppa, auf geht's. Oh, da läuft's schon los. Alles leuchtet gelb bei mir. Wir könnten vielleicht ganz kurz erklären, wir gucken heute den großartigen Kampf John Jones gegen... Gustafsson, Magnus Gustafsson, nein. Alexander Gustafsson. Alexander, ja. Was ich gerade merke, ist unheimlich laut bei mir auf dem Kopfhörer, dieser Gustafsson. Ich habe auch gerade, du kannst den Ton mit dieser unglaublich technologisch hochwertigen Video-App von UFC.tv kannst du sogar leiser machen. Hey, ich muss gerade gucken, dass ich auch nur das leiser mache und damit unsere Hörer im Hintergrund praktisch die Musik und den Kommentar noch ein bisschen mitverfolgen können. Ja. Ist ja auch wichtig, so Atmo, ne? Atmo-Style. Ja, klar. Ich habe heute übrigens deine Wikigeeks gehört. Ja, und? Nö. Nicht dein Ding? Nö. Was ja für mich, ich bin ja der Beauty-Experte hier bei diesem Podcast, ich bin ja eher der für das Ästhetische zuständig ist. Das T-Shirt von Gustafsson gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt habe ich erstmal meine Tonqualität so eingestellt. Ja. Und denn, jetzt fällt mir auf, dass ich noch meinen Lüfter anhab. Altes, bekanntes Wrestling-Problem eigentlich. Wrestling. Wie findest du das T-Shirt von Gustafsson? Oh, ich habe es jetzt gar nicht beobachten können, das T-Shirt. Ah, ja, jetzt sehe ich's. Ja, ist ein klassisches Schweden-T-Shirt, oder? Die sind ja sehr einfallslos meistens. Die haben immer nur gelb und blau. Liegt aber, glaube ich, daran, dass es die Landesfarben sind. Mhm. Welchen Cutman findest du am geilsten? Stitch oder Rudy? Ich den alten. Stitch. Stitch, Lilo und Stitch. Der auch bei den Klitschko-Kämpfen. Hier kannst du Buben mitmachen. Rumschmiert. Ja, finde ich super. Ganz kurz von vornherein. Wir haben zwar ja in unserem Podcast schon darüber gesprochen, aber Gustafsson, war das dir im Vorhinein überhaupt ein Begriff? Absolut, ja. Absolut. Wie gehst du jetzt in diesen Kampf? Also leider weißt du ja schon, wie er ausgeht, oder? Noch nicht so richtig. Ich weiß, dass beide. Also ich gehe in den Kampf, dass Gustafsson die beiden Fights, die ich von ihm gesehen habe, relativ klar gewonnen hat, oder? Also es waren immer harte Schlachten und das hat mir eigentlich schon gezeigt, dass mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Okay, also du gehst schon davon aus, dass er John Jones fordert. Absolut, na, definitiv. Also ich denke mal auch dieses Ranking, da, auch wenn das so dubiose Spasenacken sind, die das da irgendwie machen, das hat schon seinen Sinn, glaube ich schon. Interessanter sind die des Vegas-Odds und ich muss nachher nochmal gucken, aber ich glaube, der ist irgendwo bei plus 800 oder so. Also krasser Außenseiter. Und natürlich John Jones gegen Gustafsson wurde auch fett gefeatured bei der Gamescom, bei der UFC-Preso, falls du dich noch erinnern kannst. Kann da gab es nämlich Footage von den beiden gegeneinander. Aber jetzt kommt der Champion, der beste Pound-for-Pound-Fighter, oder? The Champ ist hier, ja. Nach der Niederlage von Anderson Silva muss man das so sagen. Ich gucke den Kampf jetzt übrigens schon zum dritten Mal. Das ist wahnsinnig. Du bist ein Irrer. Du bist ein positiv Verrückter. Ja, ich liebe diesen Sport. Also man muss sagen, das erste Mal habe ich ihn live gesehen und dann habe ich ihn mir um 9 Uhr gleich direkt danach nochmal reingezogen. Mhm. Und jetzt eben, 30 Stunden später ziehst du mir nochmal rein. Aber was für ein Auftritt, oder? Ich habe geschrieben auf Twitter, der weiß halt, wie er sich zu inszenieren hat. Es ist ein großer. Das ist ein großer, definitiv. T-Shirt bitte beachten. Ist schon eine Ansage. Ich finde sowieso Nike... Die machen jetzt aber kein Fight Gear, oder? Der hat mit denen einen Vertrag. Also das ist ein Exklusivertrag, den er da hat. Und die machen Junior Dos Santos hat ja auch immer so Selfmade-Shirts. Richtig, der hat auch mit denen einen Vertrag. Anderson Silva hat einen Vertrag mit denen. Und, was noch fetter ist, also jedenfalls, wenn man sich so ein bisschen im US-Sport auskennt, John Jones hat einen neuen Sponsordeal mit Gatorade abgeschlossen. Und das ist eine richtig fette Nummer in den USA. Ja. Und trägt das Gatorade-Logo auf dem Schlüpper heute. Oh, Gatorade, was sagst du persönlich, ist nicht mein Geschmack. Ich habe es schon ewig nicht mehr getrunken, muss ich sagen. Also ich kann es gar nicht jetzt so richtig sagen, ob das mein Geschmack ist. Ich habe neulich mal so ein isotonisches Getränk mir gekauft. Ich weiß aber großartig. Gar nicht mehr, was es war. Und das war auch scheiße. Das ist großartig. Sag mal, da hinten hat gerade, habe ich ganz genau gesehen, Ariane Celeste hat gerade ein Video gemacht mit ihrem Handy. Sie stand da im Bikini und hat John Jones gefilmt. Hat die auch schon das 5S? So schnell konnte ich, habe leider nicht nach oben geguckt, wo das Handy war. Du kannst es ganz deutlich von hinten erkennen, dass es 5S ist, weil hinten sind ja zwei Blitze. Jetzt hier wichtige Szene. Achte mal auf John Jones' Coach, der ihm immer wieder seinen Mundschutz geben will. Und John Jones nimmt ihn einfach nicht an. Er nimmt ihn nicht an. Er will immer wieder und er nimmt ihn nicht. Und hat John Jones im Vorfeld erzählt, er hat beim Training keinen Mundschutz genutzt. Hat er nicht benutzt. Jetzt warum denn nicht? Er hat gesagt, das hat dazu beigetragen, dass er noch mehr darauf geachtet hat, nicht getroffen zu werden. Aber es war natürlich wahnsinnig dumm, hat er gesagt, weil wenn er natürlich getroffen wird, dann ist scheiße. Ja. So, Stitch verarztet. Was auch interessant ist, Stitch hat von Gustafsson die Hände getaped, ist aber der Cutman jetzt von John Jones im Kampf. Fällt mir gerade auf. Zum ersten siehst du, man muss die Kämpfe manchmal 300-500 Mal gucken, dann fallen einem so also, Sachen auf. Also ist das eine Verschwörungstheorie, die du gerade hier anstellst? Nee, ich frage mich, ob das vielleicht... ich frage mich das schon die ganze Zeit. Können sich die Kämpfer das aussuchen? Nein, ich glaube nicht. Also du meinst, das wird einfach willkürlich, jetzt kommt der, jetzt machst du das, bist du sein Cut. Das ist random picking. Also da... Okay. Das glaube ich nicht. Es könnte ja schon sein, dass einer seine Vorlieben hat, so. Sicherlich, definitiv. Das war übrigens der erste Kampf, den Melli sich auch mit angeguckt hat. Echt? Ja, nach zwei Runden ist er weggegangen. Das gefällt dir einfach nicht. Ja, so gehe ich auch morgens immer auf Arbeit. Mit ja, sicher. Ja, dann so gehe ich immer so hinten an die Laderampe. Ja. Und so dann liefern sie mich auch schon wieder ein. Ich kletter ja so mal durchs Fenster, hier nicht durch die Treppe. Ist durch die Treppe? Ist nicht durch die Treppe. Obwohl du das eine Zeit lang ja mal gemacht hast. Ja, aber ist schon ein toller Typ, so der Johnny, wa? Ja, absolut. Mit John Jones und mit Chael Sonnen habe ich mich geirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind gute Jungs. Erinnert mich auch ein Stück weit an mich. Er hat halt das Problem, der hat starke Gegner gekämpft, aber hat immer so dominant gewirkt, das hat ja auch Dana White gesagt. Er wirkt immer so dominant in seinen Kämpfen. Viel. Dass viele sagen, ja, das ist ja ungerecht, weil der ist ja so groß und ist eigentlich ein Heavyweight. Und Dana White sagt ganz klar, wer 205 Pfund schafft, der ist ein Light Heavyweight. Aber die matchen ja viel im Alter, in der Größe. Ja. Okay. Kommt der Bruce. Das müssen wir hören. Meinst du, soll ich ein bisschen lauter machen? Ich denke schon. Okay. Dann sind wir mal ruhig. In stores October 29th, sanctioned by the Ontario Athletic Commission, Commissioner Ken Hayashi. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Chris Lee, Richard Bertrand, and Doug Crosby. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, John McCarthy. This bout is sponsored by Bud Light. Here we go. Powered by Ram Trucks, Guts, Glory, Ram, and Metro PCS 4G for all. And now! Das gibt's gar nicht, da haben sie unser Intro geklaut. Das gibt's also. Merke ich jetzt auch erst. Live from the Air Canada Center in Toronto, Ontario, Canada! Striker, holding a professional record, 15 wins, 1 loss. He stands 6 feet 5 inches tall, weighing in at 204 and 1/2 pounds. Fighting out of Stockholm, Sweden, presenting the challenger, Alexander the Mauler Gustafsson. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a look-see-do fighter. He holds a professional record, 18 wins, 1 loss. He stands 64 inches tall, weighing in at 204.5 pounds. Fighting out of Endicott, New York, USA, presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, John Bones Jones! Also Chris, ich glaube, du hast gerade gelacht wegen den Las Vegas-Odds. Ja, das ist völlig richtig, ja. Minus 900, John Jones. Also für alle, die die Folge nicht mitbekommen haben, das bedeutet, man muss $900 setzen, um überhaupt 100 zu gewinnen. Und bei, warte Chris, jetzt müssen wir noch schnell was machen. Nimm schnell einen Stift zur Hand und wir werten jetzt beide diese 5 Runden, die jetzt gleich stattfinden werden. Denn das ist ja, schon ein kleiner Spoiler. Interessant. So, los geht's. Mir wird oft die Spucke wegbleiben, glaube ich, nochmal. Okay. Here we go. Also, ein paar Sachen kann man ja noch erzählen. John Jones noch nie zu Boden gebracht worden. Also noch nie einen Takedown über sich ergehen lassen müssen. Das ist natürlich schon eine Ansage. Wenn du noch nie von einem anderen Gegner zu Boden gerammelt wurdest, sagt man, glaube ich, in der Fachsprache. Ja, das sagt man so. Auch Lyoto Machida ist auch ein Kollege, der ja auch nicht so oft niedergerasselt wird, ne? Ja, aber natürlich schon wieder ein anderes Level. Also John Jones ist schon irre, aber es geht hier gleich zur Sache. Okay. John Jones, was natürlich auffällt, das sind diese Extremitäten, oder? Diese langen, drahtigen Beine und Arme. Ich kann gar nicht richtig reden. Das ist Wahnsinn. Ich bin schon wieder so im Bann. Du musst dich auch ein bisschen zusammenreißen hier in so einer Sendesituation. Für dich müsste es noch viel schlimmer sein, weil du den Kampf zuerst siehst. Deswegen bin ich auch völlig überfordert, da jetzt zu schreiben bei. Du musst doch nicht beim Kämpfen schreiben, sondern nach der Runde sagst du dann, was du denkst. Ach, ich dachte pro Takedown 10 Punkte und die ganze Scheiße, genau. Oder was? So was gibt's überhaupt nicht. Guck mal, schwarze Hose hat Jones und blaue Gustafsson. Gut, dass sie vorbei geschrieben haben. Aber guck dir Gustafsson an, der lässt sich da überhaupt nicht ins Boxhorn jagen und macht erstmal fröhlich mit. Und zack, John Jones. Das Schöne ist, diesen Fight können wir ja auch im Prinzip verlinken, oder? Oh, ja, man kann auf die Seite linken. Ich weiß nicht, ob man den Kampf an sich verlinken kann. Also, den wird es ja wahrscheinlich nirgendwo bei YouTube oder so geben, aber man kann den Link verlinken. Ja, ist ja völlig legal alles. Ja, das kann man auf. Ja, das schon, da, ja. So, schöne linke, hast du gesehen? Ja. Erstmal schön ins Ziel. Und das wird noch besser, glaub mir. John Jones sieht aber sehr focused aus, ne? Er macht nicht so Geschichten, so fiese Matenten wie Silva. Nee, da ist der natürlich auch vorgewandt. Er war ja mit damals dabei und hat sich das Ganze angucken können. Und ich glaube, es ist auch ein ganz anderer Charakter. Also, und Gustafsson ist natürlich ein Gegner, den der auch ernst nimmt, glaube ich. Es ist ein reiner Wikinger. Das ist er, mit dem Bart. Es ist ein reiner Wikinger. Die findet es ekelhaft, wenn blonde Männer blonde Bärte haben. Guck bitte mal nur John Jones ins Gesicht. Mach ich gerade. Ist unheimlich sexy. Ja, aber ich glaube, also. Aber achte auf, guck dir Gustafsson an. Der landet für mich gerade jetzt schon die besseren Treffer und ist ein bisschen akkurater. Weiß nicht, wie es dir jetzt bis jetzt vorkommt. Absolut. Jetzt zur Hälfte der ersten Runde deine ersten Eindrücke vom Kampf. Nach der ersten Runde? Nee, jetzt zur Hälfte der ersten Runde. Wie gefällt dir bis jetzt hier Gustafsson? Überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass er John Jones im Rückwärtsgang ist. Obwohl es ja relativ ausgeglichen ist, aber normalerweise. Ja. Er ist flink. Ist doch John Jones die treibende Kraft in Fights. Ja, und er ist flink. Und schau mal an, John Jones schon mit einem Cut. Mhm. Ist dir das aufgefallen? Ja. Weißt du, was der für den Gatorade-Deal gekriegt hat? Nee, das weiß ich leider nicht. Könnte man vielleicht rausfinden, aber jetzt bin ich gerade so fokussiert schon wieder. Weil das siehst du halt auch nicht oft, dass ein John Jones schon, und auch wieder hier die Rechte im Ziel, siehst du nicht so oft, dass John Jones in der ersten Runde schon einen Cut hat? Nein, also ich sowieso nicht. Hab's noch nie gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also von daher haben wir da was gemeinsam. Und auch, weil du gesagt hast gerade eben, schau mal John Jones ins Gesicht, guck mal Gustafsson ins Gesicht. Der weiß ganz genau, was er macht. Superman-Punch. Sehr schön. Das wirkt nicht irgendwie so, weißt du, so konfus und ohne Plan, sondern der weiß ganz genau, was er macht. Der sieht so ein bisschen Schwächen im Boxing von John Jones. Und jetzt hier passiert's. Das gibt's ja nicht. Das ist es. John Jones zum ersten Mal zu Boden gerungen. Darauf erstmal ein Bud Light. Ja. Unfassbar. Und das ist wirklich unfassbar, weil John Jones hat gegen richtig starke Leute, Jill Sonnen, gegen Lyoto Machida, das sind so alles Kandidaten, da hättest du eigentlich damit rechnen können, dass die dich mal zu Boden bringen. Auch Rashad Evans hätte das zugetraut. Ja, ne? Ja. Aber nicht. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Stell dir mal vor, Gustafsson hätte die Augen vorne. Schön. Auf der Buchse. Ja. Dann? Denk mal nach. Oh, hätte das Gesicht auch gleich eine Nase. Ah, schön, Chris. Könnte man ja so einen Elefantenrüssel vorne raushängen lassen. Oh, ein Poke in the Eye. Ich wusste gar nicht, dass es das hier auch gibt. Doch, das gibt's. Wurde schon mal ein Kampf deswegen abgebrochen, weil der nichts mehr sehen konnte, der Typ dann. Das passiert dann und wann? Liegt natürlich sind das schon die ersten Verzweiflungsversuche von John Bones Jones? Manch einer sagt, der beste Pound-for-Pound-Fighter hinter Tobi. Ja, das muss man natürlich ergänzend dazu sagen. Oh, schön gemacht von Jones. Da war gerade der Ansatz zu diesem Bicycle-Kick, ne, von ihm. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt gerade das nicht erkannt. Liegt aber an meiner Unwissenheit. Das wollte ich wieder sagen. Wieder ein fetter Elbow. Heavy Elbow noch. So, wie würdest du die Runde werten? Gustav, soll ich das sagen? Ja, klar. Ich schreibe das mit. Gustav. 10-9 für Gustafsson. Sehe ich auch so. Gustl nenne ich ihn, ja, bei mir auf dem Zettel. Gustl. Ich habe, also da sind wir uns beide einig. 10-9 für John Gustafsson. Interessant. Draußen siehst du den Coach eigentlich sitzen. Ach, ich komme schon wieder. Greg Jackson, der mit der lila Mütze, ist nicht mit im Oktagon. Das ist Mike Winklejohn, einer der besten Boxing-Trainer im MMA-Business. Mhm. Ja, da muss schon einiges geflickt werden. War aber eigentlich, es war ja kein heftiger Treffer, der zum Cut führte, sondern es war ja, glaube ich, eher das Tape, was ihn gerissen hat, oder, im Gesicht? Du siehst den gleich, haben sie die Wiederholung schon gezeigt? Ah, dann siehst du es jetzt. Haben sie schon gezeigt, ja. Ah, haben sie schon gezeigt. Musst du auch hingucken, wenn du das hier machst, den Podcast. Das stimmt. Darfst du nicht wieder die ganze Zeit GTA spielen? So, jetzt muss erstmal da nochmal nachgearbeitet werden. Weil Da überlegt man natürlich auch als Johnny Jones, ne? Ja, klar, das sind alles so, aber das Geile ist ja, ach, das kann man jetzt alles noch nicht. Da würde ich vorweggreifen. Ja, Stitch hat nochmal nachgearbeitet, damit es auch ordentlich ist. Aber er sieht schon auf jeden Fall mal getroffen aus. Ja, nach der ersten Runde, so selten gesehen. Weiter geht's. Sag mal, das Mikrofon über dem Oktagon, ist das neu? Es ist mir auch bei dieser Veranstaltung so aufgefallen mit den Mikrofonen. Vielleicht kommt noch gleich Ken Kennedy rein. Gott bewahre. Aber mir gefällt auch, wie sich Gustafsson bewegt. Allerdings natürlich auch, was Jones macht. Aber und da geht schon wieder nach unten. Ein guter alter Leg-Trip. Sag mal, das ist ja eine hysterische Prügelei hier. Das habe ich ja letztes Mal bei Braunschweig gegen 96 im DFB-Pokal gesehen. Nur, dass die nicht so schnell waren. Es ist wirklich ein toller Kampf. Gustafsson, der tänzelt aber auch, der will zeigen, hier ist heute vielleicht was drin. Ich spreche den ja immer deutsch aus. Gustafsson, sage ich. Sagst du Gustafsson? Ich sag Gustl. Ich höre jetzt auf mit diesem Verenglischen. Das ist der Gustafsson, Alexander. Und der hat einen ordentlichen Bums. Ja, das ist wahr. Also das, was man halt sofort sieht, ist dieser Reichweitenvorteil, den John Jones sonst hat, dass er so, schöner Elbow, dass er so aus so einer Distanz heraus immer wieder Elbows verteilen kann und Kicks, den hat er natürlich jetzt hier nicht mehr, weil Gustafsson ja genauso lang ist wie er. Wollte ich gerade sagen, Gustafsson kommt ihm vielleicht körperlich noch am ehesten, ne, oder? Ja, von der Physik absolut. Her. Absolut. Aber er ist auch halt sonst stark. Er ist nicht nur gleich groß, er ist auch sonst ein starker Typ. Ich muss aber Abzüge in der B-Note bei Gustafsson machen. Unglaublich hässliche Tattoos. Ja, das stimmt. Ich glaube, da unter dieser, unter diesem, wie nennt sich dieses Kartenblatt? Peak? Peak. Nee, ja, da hat er, glaube ich, seine gewonnenen Kämpfe nochmal mit kleine Peaks reintätowiert. Echt? Ja, ja, muss man drauf achten. Also, so was ein hat denn da am Hals stehen? Was? Was hat denn da am Hals stehen? Katir oder was? MMA Radio. Das ist ein kurzfristiger Deal, den ich noch mit ihm arrangiert habe. Sieht man nur nicht so gut. Leuchtet aber dafür in der Nacht. Schön, wie unsere T-Shirts. Ja. Also jetzt so ein bisschen versucht John Jones natürlich den stürmischen Schweden einzubremsen. Aber immer noch, finde ich, macht sich Alexander Gustafsson sehr, sehr gut. Man absolut. Sieht, man das sieht John richtig. Jones einfach schon an, dass er hier arbeiten muss. Oh. Fetter Kick. Bei so einem typischen Red-Server hätte das natürlich schon zum K.O. gereicht. Zum so Tode hätte das geführt. Ja, bei so einem Schweden, der im Endeffekt kann so ein Schwede auch einen Schlag mit der Axt wegstecken. Ja, eigentlich mit der Rückseite von der Axt. Ja. Hat das Wirkung gezeigt? Es scheint fast so, ne? Ja, er guckt sich das natürlich genau an. Also, aber ich finde nicht, dass er ängstlich oder so agiert, sondern sehr besonnen. Also er sucht halt seine Chance, zack, und da sitzt die Rechte. Und ich denke mal, dass du da auch so ein bisschen vom Tempo her haushalten musst. Also du kannst so eine erste Runde, kannst du nicht fünfmal hintereinander oder viermal dann hintereinander nochmal abliefern und wieder sitzt die Linke, sondern jetzt macht es eigentlich genau richtig. Er sucht die Lücke bei John Jones. Und immer wieder ein paar Legkicks, das macht er gut, aber Jones, finde ich, macht's halt auch hervorragend. Er lässt sich überhaupt nicht provozieren und zieht sein Ding genauso durch. Also es ist einfach, sind zwei großartige Kämpfer hier, die man da beim Arbeiten zugucken kann. Mhm, das ist richtig. Oh, der nächste Kick. Die Kicks sind stark, aber dann auch wieder gut von Gustafsson, dass er diesen, dass er das, den Fuß von John Jones abfangen kann. Und dann befreit sich John Jones natürlich großartig. Und was hier wieder auffällt, John Jones gelingt es nicht, Alexander Gustafsson zu Boden zu reißen. Und das ist unfassbar, weil eigentlich würdest du denken, dass John Jones damit keine Mühe hat gegen Gustafsson. Und da, deswegen applaudieren auch die Zuschauer so frenetisch. Jetzt sehe ich es aber mit den kleinen Peaks. Gott sei Dank konnten wir das in der zweiten Runde noch klären, Chris. Mhm. Oh. Ich finde, das macht der Gustafsson gut. Ja, absolut. Man könnte meinen, er ist sowas ähnliches wie perfekt eingestellt auf den Fight. Ja. Wirkt stark. Und ich glaube nicht, dass John Jones den unterschätzt. Das ist einfach wahre Qualität, die der gute Herr Gustafsson hat. Die Zuschauer flippen schon völlig aus. Wollte ich gerade sagen, dass so welche Chants hörst du aber in den USA sonst nicht. Ist ja auch in Kanada, ne? Oder 2006 bei der Fußball-WM. Ich mag Fußballgesänge beim Kampfsport. Ja, Brasilien kommt das häufiger vor. Ja, da kommen ja auch diese Ole-Ole-Geschichten. Ich finde das gut. Ja. Oder gefällt dir das nicht? Doch, absolut. Ich stehe immer auf Stimmung. So, zweite Runde. Chris, wem gibst du die? Split Decision. Nee, das würdest du echt eine 10-10 hier vergeben? Das ist ja wie, wenn du beim Wahl-O-Maten neutral anklickst. Du musst dich doch da einfach mal auf eine Seite schlagen. Ja, dann sage ich Johnny. Das ist interessant, weil ich gebe ihm jetzt auch diese Runde, als ich live für mich so vor mich hingewertet habe, habe ich sie Jones gegeben, habe ich sie Gustafsson gegeben. Ja, aber da merkt man natürlich, dass ich eine viel schnellere Auffassungsgabe habe als du. Ja, aber es war ja auch nicht morgens um 6 bei dir jetzt. Ist ja jetzt, es ist ja morgens um 6:05 Uhr. Ich esse jetzt erstmal zur Beruhigung, haue ich mir jetzt erstmal eine Milchschnitte rein. Und ich trinke einen Schluck Kotze. Ja, Mensch, sag mal, der Johnny sieht aber wacky aus. Mitgenommen. Ja. Das letzte Mal, dass ich genommen. Ein Mann so fertig gesehen habe, ja, war, als ich mich ausgezogen habe in der Dusche beim Fitnessstudio. Mhm. Da war einer eher ähnlich niedergeschlagen. Der Fassung. Der schwitzt auch ein bisschen, glaube ich. Mhm. Bei Alexander Gustafsson ist es, glaube ich, eher Kondenswasser, das abläuft aus den Ohren raus. Weil das cool ist, ja. Dritte Runde. Wie bist du bis jetzt zufrieden so? Zwei Runden, was sagst du? Fantastisch. Okay. Und ich verspreche dir, es wird noch geiler. Dritte Runde. Sollte man ja gar nicht meinen, oder? Sollte man nicht meinen. Normalerweise bauen ja die Akteure dann am Ende ein bisschen ab. davon profitiert natürlich auch der Kampf. Auch hier wieder, hast du gesehen jetzt, von Gustafsson voll ins Gesicht gehauen bei Jones. Das gibt's ja gar nicht, so ekelhaft. Man kann kaum was zu diesem Kampf sagen, weil man auch keine Ahnung hat von dem, was sie da machen, aber man tut halt so. Ja, die müssen ja, ein Kämpfer muss ja immer schwingen, sagt man. Er muss ja immer in Bewegung bleiben. Weil dann hast du natürlich eine schnellere Reaktionsfähigkeit, als wenn du aus dem Kalten kommst, aus dem Stand. Weißt du, was ich meine? Man, dass du früher wirklich Boxweltmeister in Langenhagen warst. Ja. John Jones, schöner Spinning Backkick. Ich möchte dir jetzt, du hast ja die anderen Fights noch nicht gesehen, aber achte mal auf das Ende im Kampf Helen Barrow gegen Chris. Chris Vineland, wie heißt der nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Gustav Vineland. Gustav, glaube ich, oder? Oh, schöne Rechte von Gustafsson. Es amortisiert sich wieder ein bisschen. Ich habe ja in der zweiten Runde Jones eigentlich relativ klar vorhin gesehen, aber jetzt. Oh, es ist Pari. Ach, immer diese Nerven. Oh! Schöner Headkick von John Jones. Aber ich finde trotzdem, Gustafsson findet, wenn er mit ihm boxt, mit John Jones, finde ich Gustafsson überlegen. Also die Rechten und seine Jabs. Guck mal, jetzt auch wieder die Rechte voll drin gewesen. Und die Jabs, die kommen halt richtig gut von Gustafsson. Gustafsson muss eigentlich eher im Infight bleiben, ne? Sehe ich auch so, weil die Leg-Kicks sind eher so Jones-Stärke. Das ist ja, glaube ich, auch sein Signature fast, ne? Ja, und eigentlich auch Elbows. Das ist auch gut. Wie viele hat er schon mit seinem großen Onkel ins Land der Träume geschickt? Also, das weiß ich gar nicht. Naja, der letzte Fight. Hat er nicht auch Son mit einem schönen Kick? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es auf dem Boden geendet ist, aber wie es auf dem Boden ging, weiß ich gar nicht mehr. War ich so enttäuscht von dem Kampf eigentlich. Ganz anders. Schöne Rechte jetzt von Gustafsson. Also ich finde, im Boxing ist Gustafsson Jones überlegen. Heavy Kick, den er fressen muss. Irgendwann, glaube ich, auch verändert sich das Kondenswasser in Schwitze. Aber er steckt den ja einfach so weg. Also du siehst ja noch nicht mal irgendwie... Naja, das sagt so. Okay, hat der gerade irgendwas verursacht, der Kick? Nee, ich glaube nicht. Es sah übel aus. Das meine ich, diesen Kick meine ich. Ein Ex-Kick war das, er hat nichts gemacht. Er tritt halt ganz oft, also John Jones tritt Alexander Gustafsson halt oft in den Bauch oder versucht es. Und damit hält er ihn natürlich so ein bisschen weg und macht es Alexander Gustafsson schwer, in so ein Boxing-Match zu kommen. Ja, die Kicks sind es. Es wirkt jetzt aber fast so, dass John Jones ein bisschen smarter dann doch am Ende heraus agiert, oder? Aktuell, ich finde die Runde sehr ausgeglichen. Also ja. Die Leg Kicks, John Jones, ganz klar. Aber die Jabs und die Rechten von Gustafsson, die sind halt auch schon das ein oder andere Mal jetzt hier in der dritten Runde eingeschlagen. Jetzt auch wieder. Gut. Wollte ich gerade sagen, das ein oder andere Mal. Sie kommen aber leider nicht so oft wie diese Wirkungstreffer von John Jones. Eben die Kicks, nicht nur die Kicks zum Kopf, sondern auch diese nasty Kicks zum Unterbereich, weißt du, zu den Waden und Oberschenkeln. Es ist, ja. Die machen nicht mürbe. Ich finde die sehr ausgeglichen, die Runde. Bin immer gleich gespannt. Es hört sich ja fast so an, als ob ich schon erahnen könnte, wie du die Runde hattest. Ich ahne schon was. So. Ach. Diesmal hat er dagegen halten können, John Jones. Gab kein Takedown. Aber weißt du, was man nie sieht bei so einem Leg-Trip? Dass man da irgendwie einen Insulgiri auspackt. Das denke ich mir ganz oft. Wie geht denn der? Naja, wenn der eine dein Bein packt, dass du mit dem anderen einfach ihn ins Gesicht trittst. Ach so. Ist einfach gesagt. Hat er Elbow. Jo. Also ich muss jetzt langsam auch sagen, die dritte Runde würde ich aktuell auch eher Jones zusprechen. Mhm. Er macht das schon clever, da gebe ich dir absolut recht. Er hält ihn sich vom Leib mit dem Boxing, weil da hat er offensichtlich gemerkt, da kann ich ihn nicht mithalten. Oh. Ja. Also ganz klar. Also ganz klar will ich nicht sagen, ich sage aber, geht klar. War bisher die klarste, eindeutigste Runde für John Jones in dem Fight. Hast du gerade gesehen, die Rechte? Entschuldigung, Chris. Ja, ja. Sicherlich, die landet er auch definitiv. Aber guck dir das Ding mal an hier, Heidewitzka. Aber diese ganzen Kicks, das sind einfach. Oh, jetzt. Der hat ihm fast das Ohr abgerissen. Ja. Es war übrigens 15 Jahre jetzt her, dass Evander Holyfield angebissen wurde von Mike Tyson. Oder vielleicht war es auch 20 Jahre. Man weiß es nicht. Angebissen? Angeknuspert. Angeknabbert. Aber das sieht schon. Kennst du das neue Android KitKat? Ja, kenne ich. Aber das sieht schon, so sieht John Jones normalerweise nicht aus in Ringpausen. Ja. Er muss schon durchatmen. Würde mich schämen. Glover Teixeira mag ich nicht. Wird auf den Sieger dieses Kampfes wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht treffen. Man weiß es noch nicht. Wird aber definitiv, da lege ich mich jetzt schon fest, gegen den Sieger aus diesem Fight verlieren. Auch da hat man in der UFC schon häufig seine Überraschung erlebt. Aber Stand heute würde ich das so unterschreiben, Chris. Ich kann dir aber noch was verraten. Also jetzt kommt die vierte Runde, da kann man eigentlich fast auch erstmal das angucken, bevor ich dir was verrate. Schöne Linke von Jones. Der sich nach dieser ersten Runde wirklich, die zweite hat er genutzt, um sich so ein bisschen zu erden, will ich mal sagen. Die dritte hat er den nächsten Gang geschaltet und jetzt in der vierten sind wir mal gespannt, was da kommt. Grundsätzlich wirkt aber John Jones immer noch ein Stück weit unantastbar, auch wenn er Wirkungstreffer bekommen hat. Er wirkt aber nicht so richtig in Trouble. Also in der ersten Runde war ich schon beeindruckt. Also vielleicht beeindruckt mich das ein bisschen mehr, weil ich schon länger gucke und weiß, wie viele gute Leute, schöne Rechte jetzt hier von Jones, wie viele gute Leute es schon versucht haben, John Jones zu Boden zu bringen, sage ich jetzt mal. Und auch vom Boxing her, also das hat mich schon beeindruckt, was Gustafsson hier zeigt. Auch jetzt hier wieder mit der rechten im Ziel. Ansatz zum Superman-Punch. Kann man mal machen. Kann man machen, wenn man trifft. Wirklich, sehen wir heute noch einen Showtime-Kick? Ja, absolut, absolut. Der kommt noch. Wer echt jetzt? Nein. Den will ich aber auch mal live sehen. Ich übe schon immer hinten bei unserem Maschendrahtzaun, aber bin jetzt dreimal mit dem Fuß hängen geblieben. Und du hast auch Nachbarn, irgendwann aufgegeben. Ja, die lachen halt, die Nachbarn. Schöner Jack. Wo ist denn Dana? Ja, sitzt da auch irgendwo rum. Es scheint fast so, als würden beide sich jetzt so ein bisschen gegenseitig erstmal refreshen. Jetzt spricht, glaube ich, aus beiden so ein bisschen der Respekt. Ja, aber das Komische ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das live gesehen habe und auch nochmal am Sonntag früh angeguckt habe, ist eine ganz andere Elektrizität, die sich da so überträgt auf mich jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz anderes Gefühl, den Kampf jetzt zu sehen. Den kann ich jetzt viel nüchterner betrachten als live. Und ich glaube, dir geht's fast auch so. Also ich muss wirklich sagen, als ich den live gesehen habe, bin ich dann aus dem Bett rausgehüppelt und habe mich auch schon hingestellt. Ich war wirklich baff. Aber das stellt sich auch jetzt nochmal in der vierten Runde, wird das noch ein bisschen exciting-mäßiger. Schöner ganz Jack. Ein schönes Ding. Ja. Meine Fresse. Aber trotzdem, Jones so schnell mit dem Oberkörper, danach kam nämlich gleich wieder eine Rechte, die hat er dann ausgependelt, sagt man, glaube ich. Aber das ist eigentlich die Frage, die ich in der letzten Runde stellen wollte. Warum antwortet nicht Gustafsson, eben weil er auch eine ähnliche Physik hat, auch mit Kicks? Er versucht das ja. Ab und zu kommt mal einer. Ab und zu, aber zu wenig. Könnte vielleicht auch sein, dass er vielleicht am Fuß verletzt ist. Man sieht das später bei Jones. Der ist am Fuß verletzt, muss stark humpeln. Also vielleicht hat Gustafsson ähnliche Probleme. Könnte jetzt sein. Schon zu diesem Zeitpunkt verletzt? Ja, ja. Also John Jones ist hier schon auf... wie nennt man denn das? Auf Krücken unterwegs. Nee, aber er Adrenalin sorgt halt dafür, dass er das jetzt nicht so spürt, aber der ist definitiv schon fußtechnisch angeschlagen. Naja, das ist das Beispiel ja auch bei John Jones letzten Fight, wo er sich einen Zeh ausgekugelt hat, ne? Ja, wo man noch nicht so richtig weiß, ob es vielleicht sogar erst nach dem Kampf passiert ist. Ja. So. Gustafsson weiterhin, aber das Tempo einfach auch, was er geben kann. Das erste Mal so richtig, dass John Jones ihn richtig mal takedown wollte, ne? Aber nicht schafft. Das ist wirklich outstanding. Und guck dir einfach mal John Jones an und guck dir Gustafsson an. John Jones ist wirklich schwer gezeichnet von diesem Kampf. Oh, heftiger Headkick jetzt. Und wie es jetzt gerade Mike Goldberg sagt, die Takedown-Defense von Gustafsson ist unfassbar in diesem Kampf. Das hätte man so nicht gedacht. Schöne Linke von Jones. Sind eigentlich Kopfnüsse erlaubt? Ja, klar, aber nur die zum Essen. Aber er versucht aber inflationär oft diesen Ellbogen rauszupacken, ne? Hast du gerade, ja, hast du, und dann trifft er. Volle Möhre, hast du gesehen? Ja. Volle Möhre und Gustafsson muss auch erstmal ein bisschen jetzt weg. Sieht's aber ganz schön bitter aus. Er ist jetzt fast schon, das ist jetzt wirklich unfassbar, dass er sich da im Kampf hält, finde ich. Aber vielleicht auch ein bisschen inkonsequent von John Jones. Warum ist er nicht dran geblieben? Weil er vielleicht auch nicht mehr so richtig kann. So, guck mal, was er jetzt kassiert hier, Gustafsson. Und er kämpft halt gegen den besten Mann im Oktagon. Meine Fresse. Sag mal, dieser Ellbogen, was ist denn das? Warum? Es ist mir noch nie aufgefallen bei ihm. Doch. Leck mir am Arsch! Aber Gustafsson bleibt dran. Ist unfassbar. Meine Fresse! Aber ich würde sagen, die Runde kann man fast niemandem anders geben, außer John Jones, oder? Das ist richtig. Ja, was ich dir kurz sagen wollte, während dem Kampf, jetzt hier in der vierten Runde, guckt John Jones auf einmal hoch auf den Monitor und sieht, dass er blutüberflutet ist eigentlich, muss man wirklich sagen. Und ist, muss gleich nochmal hochgucken, er konnte es gar nicht glauben. Das ist mir gerade aufgefallen zum ersten Kommt Mal. Kommt das gleich oder was? Was? Kommt das gleich? Nee, das war schon. Im Kampf ist mir das aufgefallen. Jetzt guck aber, jetzt kommt hier die Linke von Gustafsson und jetzt kommt gleich, siehst du mal, wie der Elbow von John Jones, dieser Spinning Elbow da, wie der volle Möhre, jetzt pass auf. Das ist halt. So, und jetzt gibt es einen kleinen Fun Fact. Eigentlich wollte der Ringarzt den Kampf jetzt stoppen. Das weiß ich natürlich jetzt. Damals, wo ich es live geguckt habe, wusste ich das nicht. Aber eigentlich wollte der Ringarzt diesen Kampf jetzt stoppen. Und zwar wegen dem Cut von John Jones, den du hier siehst. Aber nasty, der Cut. Nasty. Ja, und der Ringarzt wollte den Kampf stoppen. John Jones hat ihn angefleht, den Kampf nicht zu stoppen. Das gleiche gilt auch für den Referee, John McCarthy, der auch gesagt hat, Leute, lasst den Kampf laufen. Und du siehst jetzt das Ganze. Ganz Toronto ist eigentlich auf den Beinen. Ganz Toronto, ich glaube auch. Wahnsinn. Und wie gesagt, das live zu sehen war, kannst du nicht vergleichen mit jetzt gucken. Und guck jetzt mal auf Gustafsson, der Typ ist fertig, der kann eigentlich nicht mehr. Aber er zieht das Ding durch einfach. Ja, musste. So definitiv ist er platt, aber ich denke mal, so nah hätte er selber nicht gedacht, dass er John Jones mal an eine Niederlage bringt. Kann man, glaube ich, so sagen, oder? Ja, weil John Jones pumpt auch. Ja, eben. Und der pumpt nicht nur. Das ist ja wie, das ist ja so, Menschen sind ja auch nichts anderes als wilde Tiere. Wenn du siehst, ne, wenn jemand blutet, dann kann er auch down gehen. Ja, und du siehst jetzt auch wieder, Gustafsson trifft. Er trifft halt einfach. Ist natürlich schwer gezeichnet mittlerweile auch, keine Frage, aber seine Treffer. Wann werden wir beide eigentlich mal von dieser German MMA Promotion eingeladen als Kommentatoren? Ja, ich glaube, das passiert nach diesem Kampf. Kann ich mir eigentlich fast nicht anders vorstellen. Gerade jetzt auch noch mit dem Bäuerchen. Hast du nicht dafür eindeutig qualifiziert, den nächsten Kampf zu kommentieren von Ricardo Sebruso. Und achte jetzt mal, bitte achte jetzt mal in dieser Runde vermehrt auf Gustafsson und wie dieser Typ, also ich glaube, jeder andere würde einfach nur umfallen. Naja, Gustafsson ist ja jetzt wohl einfach nur noch auf Lucky Punch aus, oder? Der wird jetzt, denke ich mal, keinen großen Aufwand mehr betreiben. Der wird jetzt, wie der? Sag mal, was ist denn mit deinem Elbow los? Ist das ein neuer Fetisch oder was? Die Unterarme und die Elbows sind eigentlich ein Markenzeichen von John Jones. Aber dieser Spin? Doch, hat man auch schon oft gesehen. Aber jetzt natürlich nicht in dem J.S. Sonnen-Kampf, aber gegen Rashad Evans das ein oder andere Mal. Und achte auf Gustafsson, der ist fertig. John Jones auch schwer am Atmen, das siehst du an dem geöffneten Mund von ihm. Also ja. Und wieder versucht er ihn zu Boden zu bringen. Und jetzt, in der fünften Runde, gelingt es John Jones das erste Mal, Alexander Gustafsson zu Boden zu bringen. Hast du aber bitte gesehen, mit was für einer unfassbaren Geschwindigkeit John Jones in dieses, wie heißt das, griechische Wrestling-Position? Nee, wie heißt denn das? Du weißt, was ich meine, was Jack Swagger auch immer macht. Glaube ich. Ja, in den Grippler. Kann dir ja noch was erzählen. Der Wahnsinn. John Jones hat vor diesem Kampf bislang nur eine einzige Runde abgeben müssen in seiner ganzen Karriere. Gegen Lyoto Machida, die erste. Und auch hier hat er ja die erste Runde abgeben müssen an Alexander Gustafsson. Das zeigt auch nochmal, wieder fetter Headkick. Und bleib bei Gustafsson, Chris. Bleib bei Gustafsson. Guck dir den an. Siehst du das? Da ist nicht mehr viel. Der Typ ist fertig. Das ist jetzt ja. Aber ja, das gibt's doch gar nicht. Aber es geht weiter. Den hättest du auch, glaube ich, nicht mehr K.O. geschlagen heute. Nützt nichts, weiter geht's. Das ist wie wenn der Ball nicht ins Tor geht. So ist es mit Gustafsson. Du kannst treten, prügeln. Ist das der neue Vedat Ivisevic des MMAs? Nee, der trifft wenigstens, der Gustafsson. Das ist wirklich unfassbar. Der Wahnsinn. Der bleibt halt drin und das ist halt dieses. Andererseits muss man auch wirklich sagen, nach diesen ersten zwei, drei Runden von Gustafsson, wo John Jones wirklich gefordert wurde, finde ich, hat er halt gezeigt, was er für ein geiler Champion ist, dass er das wegsteckt, sich da durchkämpft. Guck mal bitte an den Mund von Gustafsson, der kriegt da gar nicht, der japst ja richtig. Ja, da geht nicht mehr viel. Und er hat sich zurückgekämpft und hat wirklich im Stile eines ganz großen Champions. Das wollte ich gerade sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Er hat absolute Octagon-Intelligence bewiesen, oder? Der hat sich zurückgefightet, aber nicht irgendwie durch großartige Aktionen, sondern einfach durch Smartness. Ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend, finde ich, was John Jones da gezeigt hat. Genauso wie Gustafsson, gar keine Frage. Auch hier nochmal ein Fun Fact. John Jones musste ja danach auf einer Trage abtransportiert werden. Und hat wirklich große Probleme gehabt, Luft zu kriegen und war total verschwollen. Also auch für den ging dieser Kampf bis ans Ziel. Hat er gerade auf den Tacho geguckt oder ja, was? Ja, hat geguckt auf die Uhr, was noch los ist hier. Beide konnten danach auch nicht bei der Pressekonferenz dabei sein. Und Dana White hat gesagt, daran siehst du, wie geil der Kampf war, wenn beide hier nicht sitzen. Weil sie schade, den Uppercut hätte ich ihm gegönnt. Der Wahnsinn. Ja, und es steht wirklich, Toronto steht. Und steht Kopf, kann man meinen. Womit redet da, Stitch ist da gerade am Talken da hinten, ist das mit Dana, mit wem redet er da? Ich sehe es jetzt nicht, weil jetzt sieht man es halt nicht. Neben den drei Rotkäppis. Oh. Das ist unfassbar. Und das war's. Und guck dir jetzt die Halle an, da hinten im Hintergrund. Die sind halt aus dem Häuschen. Ich glaube, jeder wird sich gerade denken, das war mir das Geld wert. Und guck dir John Jones an, das ist unfassbar einfach. Gut, letzte Runde geben wir, denke ich, auch beide an Jones. Ja, definitiv. Da haben wir ein Scoring, Chris, kann ich dir verraten, von 49 für Jones. Und der gute Alexander Gustafsson kommt, glaube ich, auf 46. 46. Ja. Das habe ich beim ersten Mal, hatte ich übrigens ein Unentschieden gewertet. Echt? Ja, und zwar habe ich die ersten drei Runden alle Alexander Gustafsson gegeben. Alle drei. Und die letzten zwei habe ich jeweils für Jones, aber eine davon mit 8-10 für Jones. Weil ich ihn da schon sehr dominant fand dann. Und von Gustafsson nichts mehr kam. Jetzt guck dir diese Kicks an. Ja. Ich würde mich jetzt auch eher auf die Seite eines 49-46 stellen. Es gibt viele, die sagen, eigentlich Gustafsson hat das Ding gewonnen und es gibt aber mehr, würde ich behaupten, die sagen, das geht schon in Ordnung, dass Jones das Ding gewonnen hat. Aber es war natürlich ein unglaublicher Kampf. Es gibt jetzt schon Überlegungen, ein Rematch in Schweden in einem Stadion stattfinden zu lassen. Also das ist nicht von der UFC, sondern das wird halt so von Journalisten und Fans immer so ein bisschen in den Raum geworfen. Aber ganz ehrlich, nach diesem Kampf, sagst du da, ich möchte Jones Gustafsson 2 sehen oder sagst du, ich möchte Glover Teixeira gegen... Nein. Was willst du sehen? Ich möchte Gustafsson Jones 2 sehen, sehe aber nicht, warum Teixeira nicht erstmal dran sein sollte. Hieß, ja, was ist denn mit Joe Rogan? Ist er der aufgespeckt? Der ist beeindruckt. Der wird immer ein bisschen fülliger, musst du aufpassen. Musst aufpassen, dass du nicht beeindruckt bist, dann siehst du immer ein bisschen dicker aus. Ich wüsste aber nicht, warum es nicht erstmal Glover Teixeira dran sein sollte. Ja, kann man so argumentieren. Aber ich vermute, dass ein Rückkampf fett Kasse machen könnte. So, hören wir mal ganz kurz das Ergebnis an auf laut. The judges score the contest. 48-47. 48-47. And 49-46 for the winner by unanimous decision and still Auch schön, wie Dana White die ganze Zeit drüber geguckt hat und gewartet hat, ist das jetzt oder ist das nicht? Er hat es offensichtlich selber noch nicht gewusst. Aber John Jones schien auch ein bisschen glücklich. Er hat jetzt also nicht unbedingt damit gerechnet, dass er das Ding... Ich finde, die ersten drei Runden sind auch enorm eng. Also da kannst du, da musst du dich nicht wundern, wenn Gustafsson die ersten drei Runden für sich verbuchen kann. Aber ich verstehe natürlich, ich mache jetzt übrigens mal aus, Chris, ich verstehe natürlich, dass du als Herausforderer ein bisschen mehr bringen musst, um so eine Runde zu gewinnen. Also ich habe kein Problem mit diesem Champion Advantage, was es ja immer gibt. Ja, ja. Das finde ich gerechtfertigt. Aber hatte nicht John Jones den Championship oder den Champion Advantage dadurch, dass er durch diesen, er hat einen, wirklich einen Riesencut gehabt, nicht abgetappt wurde oder aus dem Match genommen wurde? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass der gesagt hat, du, es ist kein Problem für mich, ich will weitermachen. Und der Ringarzt, der Referee wird auch gesagt haben, lass den weitermachen, das passt schon. Also ich habe damit kein Problem. Und dann wird sich der Ringarzt wahrscheinlich dem gebeugt haben. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, Chris, jetzt, wie ist jetzt so dein Eindruck? Du hast den Kampf jetzt zum ersten Mal gesehen, ich zum dritten Mal. Was sagst du? Five-Star-Match. So würde man es im Wrestling sagen, absolut. Ja. Was? Absolut. Es ist... ein Kampf, der bei dir in die Top 5 einmarschiert, oder wie weit gehst du da so, wenn es ein Ranking ist? Das ist definitiv der Fall. Also ich müsste jetzt nochmal vielleicht nochmal ein bisschen nachrecherchieren, welche Fights besser waren. Aber so im ersten Moment groß delivered, oder? Es war eine absolute Materialschlacht. Ja. Vielleicht Pettis Henderson ähnlich stark. 1-1. Ja, gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich aber nicht komplett gesehen, den Kampf. Das war das. Kann man aber noch nachholen, den Fight. Gibt's den auf YouTube? Den gibt's auf YouTube. Hast du den komplett geguckt? Ich habe den komplett geguckt. Und? Da ging's. Also es war spektakulärer halt, ne? Okay, dann muss man den nochmal nachgucken. Aber das war definitiv hier eher so eine Cinderella-Story, ne? Mit Gustafsson, der da wirklich sich aufgeopfert hat. Aber ich finde, da hat man jetzt ganz klar gemerkt, dass John Jones einfach zu smart für alle zu sein scheint. Too smart for you. Ja. Ich würde Folgendes vorschlagen, mein Guter. Wir werden in die Analyse dieses Kampfes dann am Mittwoch mal so ein bisschen gehen und natürlich auch den Rest des Events besprechen. Das hat dieses Event verdient. Du schaust dir bis dahin die restlichen Kämpfe noch an. Lohnt sich definitiv. Und ich denke mal, du wirst bei der Maincard bleiben, wirst auch hier nicht in die Prelims hüppeln. Gibt es denn da Empfehlungen von dir? Das ist eine gute Frage. Da müsste ich fast nochmal das Internet befragen, um mir die Prelims. Also, du merkst, dass da jetzt mir nichts entgegenspringt im ersten Moment. Ich glaube auch, dass die Prelims nicht so stark waren wie die Main Card. Ein Fight habe ich ja gesehen von den Prelims. Also, Miles Jury gegen Mike Ritchie kannst du knicken. Wilson Hayes heißt er übrigens. Gegen Ivan Menjewa kannst du knicken. Den Thompson-Clemens-Fight kann man sich geben, der war gut. Auch Gagnon gegen Kimura war gut. John McDessie gegen René Forte wird, glaube ich, bei der Maincard nochmal wiederholt. Also brauchst du nicht nachholen. Und ich habe mir dann nur noch Alex Caceres gegen Roland Delormi oder so, wie der heißt, angeguckt. Ach, der wird auch wiederholt bei der Maincard. Musst du halt komplett alles angucken, dann hast du eigentlich alles gesehen, was wichtig ist. Okay. Ja, also den Rest kannst du dir knicken. Ein Fight habe ich ja gesehen, dieser mit dem Wischmob auf dem Kopf. Ah, das, ja genau, der war ja großartig, oder? Alex Caceres gegen, ja genau, der ist toll gewesen. Der war bei den Facebook-Fights mit dabei. Ja, genau. Richtig. Der ist stark gewesen. Der Österreicher da, der Nandor Gulmino, der hat ja verloren gegen Daniel Omlandschuk, den Polen. Und muss auch ein scheiß Kampf gewesen sein, wenn ich das also richtig mitbekommen habe. Vielleicht gucke ich mir noch an. Stand jetzt. Ich werde drauf verzichten. Gut, Chris, das war das erste Mal, dass wir hier ein Match bequatscht haben. Fand ich fantastisch. Ja, immer wieder gerne. Sollte es das Material zumindest hergeben. Ja, und es kann ja, am besten schreibst du einen Kommentar auf YouTube oder irgendwohin. Ob wir das nochmal machen sollen, weil ich glaube, ein anderer schreibt da eh nicht hin. Aber wir können ja mal unseren treuesten Mädchenfan an der Stelle grüßen, Chris. Die Esther? Ja. Hallo. Am Mittwoch habe ich ja schon gesagt, da ziehe ich Plank. Ja. Da kann sie sich schon mal drauf freuen. Mhm. Du vor allem auch, weil ich werde da für dich mit Webcam senden. Mhm. Wenn ich hier nackt auf meinem Drehstuhl sitze. Ja. Und mich nicht mit Beinen und mit Armen anschieben werde und mich trotzdem drehen. Aber dazu dann am Mittwoch mehr. Ja, vielleicht noch eine kurze Hausmeistertätigkeit. Sollte es doch jemanden geben, der es nicht mitbekommen hat, wir haben einen Twitter-Account, mmaradio.de heißt der. Da kann man uns followen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, die findet man, wenn man MMA Radio oben in die Suche einhackt, muss man fast schon sagen. Und dann auf mmaradio.wordpress.com. Und was wirklich wichtig ist, Chris, auch an dich der Aufruf, auf iTunes mal eine Bewertung loslassen. Es gibt drei oder vier Bewertungen gibt's schon. Und ich glaube, ab 5 wird es dann auch angezeigt. Und das wäre natürlich toll, wenn wir da mit 5 Sternen von unseren offensichtlich vorhandenen Hörern ein bisschen gehypt werden. Denn das sorgt natürlich dafür, dass iTunes uns so ein bisschen mehr featured und wir bei neu und beachtenswert noch ein bisschen weiter nach vorne rutschen. Obwohl, ich finde, wir sind schon ganz gut da gefeatured bei neu und beachtenswert. Und wenn du zum Beispiel auf Neuerscheinungen von allen Podcasts klickst, also alle neuen Podcasts, die da gefeatured werden, da kommen wir schon in der 34. Spalte. Also ich finde, das kann eigentlich nicht besser sein. Das stimmt. Und von daher bewertet uns doch ein bisschen positiv natürlich. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Das war ja lustig. Ich habe mir gerade die Podcast-App runtergeladen. Sie ist fertig installiert und dann ist sie verschwunden. Ja, das ist das neue Feature. Das nennt man, das ist so ein Schutz gegen Überwachung. Dass man einfach alle Apps direkt wieder löscht, dann kann ich auch keine überwachen. Finde ich gut. Gut, das war die etwas spontan angesetzte 6. Ausgabe des MMA Radios. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Chris, wir hören uns am Mittwoch wieder. Tschüssikowski. Horridor.